außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Guten Abend. Irgendwie müsste es jetzt 13 schlagen, denn wir senden heute Abend genau seit einem Jahr. Ein Jahr Radio Glasnost einmal im Monat hat ja wie keine andere Sendung von Radio 100 einigen Wirbel verursacht. Der Presseordner meines Redakteurs in eigener Sache ist so ziemlich voll. Einen neuen Ordner bekommt er aber erst im Haushaltsjahr 89. Wir arbeiten hier streng planwirtschaftlich, also müssen wir uns schon aus Rücksicht auf die Betriebskosten etwas zurückhalten. Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Dahinter verbirgt sich so ziemlich alles, was das moderne Leben in einer modernen sozialistischen Gesellschaft mit ein paar Schönheitsfehlern bestimmt. Die Mauer als steinernes Symbol der Barrikade im Kopf. Und wie man die wieder abbauen kann, darüber streiten sich die Geister. Die einen wollen weg, die anderen bleiben. Die Westmedien präsentieren fast täglich die absurdesten Fluchtgeschichten. Die Ostmedien feiern den antiimperialistischen Schutzwall. Die Parteien beklatschen Ausreiseerleichterungen. Der Dialog schreitet fort und fort und fort. Und trotzdem, nach den Januarereignissen, ist die Tendenz Entlassung aus der Staatsbürgerschaft steigend. Wir steigen jetzt erstmal ein in die Themenübersicht. Schwerpunkt heute: Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Mit Beiträgen von dem Psychiater Ludwig Tries, der evangelischen Studentengemeinden in der DDR und einen Kommentar aus den Reihen der Umweltbibliothek. Außerdem ein Interview mit Hans Eckart Wenzel, Schriftsteller und Liedermacher, über die Abgrenzung in der Kulturpolitik. Und der Sommer ist vorbei, es gibt wieder Tipps und Termine. Ich wusste, dass ich was vergessen habe. Mein Name ist Ilona Marenbach. Wen's interessiert? Fangen wir mal an. Die fehlende Reisefreiheit, die Abgrenzung der DDR ist oft der Grund für einen Ausreiseantrag. Trotz Reiseerleichterung, die Flut der Ausreisewilligen steigt. Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Mit dieser Forderung versuchen Angehörige verschiedener Basisgemeinden der evangelischen Kirche schon seit letztem Jahr der steigenden Zahl von Ausreiseanträgen entgegenzuwirken. Auf Synoden hatten sie entsprechende Anträge eingebracht. Dabei geht es ihnen nicht nur um das Recht auf Reisen. Sie sehen die Erkrankung des gesamten gesellschaftlichen Lebens als Folge der Abgrenzung. Aufrisse, das ist der Titel einer unabhängigen Publikation, die in über 1000 Exemplaren in der ganzen DDR kursiert und viel diskutiert wird. Die Sammlung von Beiträgen verschiedener Autoren versucht die Folgen der Isolation zu analysieren. Im Folgenden ein Beitrag von Ludwig Drees, Psychiater aus Stendal. Aus der Isolation zu Wegen der Identifikation. Erstens die Wunde. Der Antrag kam im richtigen Augenblick. Seine Herausforderungen gehen uns alle an. Wir spüren, dass etwas angerührt wird, das uns in der Mitte bewegt und das wir bis jetzt dennoch verschwiegen haben. Es ist die stumme Wunde unseres Lebens in diesem Lande. Der Synodalantrag fordert volle rechtlich garantierte Wiederherstellung der Reisefreiheit in andere Länder für jedermann, besonders in westliche Länder und nach Polen. Aufhebung der Einreiseverbote auch bezüglich ehemaliger DDR-Bürger. Abschaffung von dienstlich verordneten Westkontaktverboten und Meldegeboten. Schließlich eine öffentliche Diskussion über die ideellen und materiellen Schwierigkeiten, die mit einer solchen tiefgreifenden Veränderung zusammenhängen. Damit legen die Antragsteller die Hand in die Wunde der Abgrenzung und Selbstisolation unseres Staates, der glaubt, seine Bürger hinter einer Mauer zurückhalten und ihnen die elementaren und geistigen Kontakte zu anderen Ländern verbieten oder erschweren zu müssen. Die Folge der Isolation ist die Störung der Weiterentwicklung einer ganzen Gesellschaft. Die Einschränkung der Reisefreiheit und Westkontakte als Teil des unsere Gesellschaft durchsetzenden Abgrenzungsprozesses ist symbolisch für die Einengung geworden, für die ängstliche Unbeweglichkeit und Vermeidung innergesellschaftlicher Konfrontation und Vielgestaltigkeit. Unser Leben ist in der Einengung eintönig privatisiert, dumpf und provinziell geworden, ganz im Gegenteil zur scheinhaften Demonstration millionenfacher Mitwirkung im öffentlichen Leben. Zweitens Verleugnung. Eigentlich wissen wir schon seit Jahren, dass uns die Abgrenzung kaputt macht. Wissenschaftlich und technisch zurückgeblieben, in den Fähigkeiten zu demokratischer Mitwirkung verkümmert und mit kleinbürgerlich verengtem ästhetisch-kulturellen Horizont haben wir unser Selbstgefühl klein und unmündig gelassen. Aber wir haben uns lange in einer eigenartigen Verleugnung der Wirklichkeit damit abgefunden. Wir fanden das alles normal. Wir ließen uns die Westkontakte verbieten und unterschrieben gehorsam den Verzicht. Wir stellten keine Reiseanträge und forderten nichts mehr ein. Wir nahmen Reiseerleichterungen als großzügige Geschenke dankbar hin. Und niemand hat gegen die Beleidigung protestiert, dass man erst als Rentner reisen durfte. Wir ließen uns die nachträgliche Rechtfertigung des 13. August gefallen, als sei ein antifaschistischer Schutzwall vielleicht doch berechtigt und als könne man damit das Reiseverbot und den Schießbefehl gegen flüchtende DDR-Bürger rechtfertigen. Niemand hat öffentlich gesagt, dass es nur einen wesentlichen Grund für Reiseverbot und Schießbefehl gegeben hat, nämlich den, die Bürger daran zu hindern, die DDR zu verlassen, die Furcht vor einer Massenflucht. Die Anpassung war und ist erstaunlich. Sicher haben wir im privaten Kontakt geklagt, genörgelt und gewitzelt, aber die Fesselung dann doch akzeptiert. Wir gingen in dieser Verleugnung schließlich so weit, dass wir die staatliche Ideologie der Rechtfertigung übernahmen und sogar in die Christlichkeit transformierten, nämlich, dass der Wunsch, die DDR zu verlassen, unmoralisch sei. Wir gingen so weit, moralisierend zu sagen, dass ein Christ nicht ausreisen dürfe. Ein Christ müsse auf dem Platz bleiben, auf den ihn Gott gestellt habe. Ausreiseantragsteller wurden kirchlich zwar karitativ unterstützt, als Heizer eingestellt und so weiter, aber doch moralisch diskriminiert, wie es auch außerhalb der Kirche von staatlicher Seite und im lebensweltlichen Gespräch der Leute zu hören war. Der habe jedoch alles gehabt, er habe doch auf Kosten des Staates studiert, er habe selbst Schuld. Nicht die Hierbleibenden hatten das Problem, die Krankheit, das Isolationssyndrom, sondern den Ausreisern wurde das Versagen, die Krankheit zugesprochen. Sie würden mit ihren Problemen nicht fertig, die sie ja ohnehin mit nach dem Westen nehmen würden. Sie ließen sich durch das Wohlleben verführen. Letzten Endes erschien der Ausreiser aus unserer verleugnenden Sicht wie ein Psychopath. Und das ist das Schreckliche, dass die Ausreiser schließlich tatsächlich in eine Außenseiterrolle abgedrängt werden, in eine eigenartige Polizszene, in der sie wirklich unbeirrbar anders denken als die Bleibenden und ihre abgelöste soziale Entwicklung nehmen. Die Verleugnung betrifft auch Deutschland. Die Grenze geht durch Deutschland und durch uns. In uns rivalisieren das Bedürfnis nach eigener staatsbürgerlicher Identität mit dem Bewusstsein von der historischen Überholtheit staatlicher Abgrenzungen in Europa. Im Hintergrund aber lebt eine heimliche Liebe zu Deutschland, in der Vorstellung der Zugehörigkeit zu Deutschland als Nation. Unser Verhältnis zu Deutschland ist dadurch ambivalent. Wir sind Deutschland und sind es nicht. Die Reisenden und Emigranten gehen von einem Staat in den anderen, aber sie gehen auch von Deutschland nach Deutschland. Im Prozess der Abgrenzung wurde Deutschland tabuisiert. Im Bewusstsein der Menschen gibt es aber weiterhin das besondere Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Ost und West, trotz Anerkennung der doppelten Staatsbildung. Niemand erlebt Westdeutsche als Ausländer. Im östlichen Ausland schämen wir uns wohl des überheblichen Auftretens mancher Westdeutscher, eben weil sie Deutsche sind. Ich merke, wie schwer es mir fällt, so oft Deutschland zu schreiben. Ich komme mir vor, als ob ich etwas historisch Überholtes oder wenigstens etwas Verbotenes denke. Ich glaube, dass wir dieses Problem unter dem Druck der historischen Ereignisse weggesteckt haben, ohne damit fertig zu sein. Wir haben mit der Mauer diesen Konflikt verleugnet und ausgegrenzt. Die Wunden der Abgrenzung in der DDR war Thema des ersten Teils des Artikels des Stendaler Psychiaters Ludwig Dries. Der nun folgende zweite Teil beschreibt den Schritt aus der Isolation zu Wegen der Identifikation. Drittens, die innere Abgrenzung. Die Mauer, das sichtbarste Symbol der Abgrenzung, hat nicht nur die Bedeutung der Grenzziehung nach außen, der Isolierung unserer Gesellschaft von anderen Ländern und Völkern, sondern dahinter zeigt sich als wesentliche Ursache für die äußere eine innere Abgrenzung. Immer wenn wir unsere Verleugnung und alle gesellschaftlich harmonisierende Schönfärbung einmal durchstoßen, sehen wir diese Grenze zwischen Bevölkerung und Staat, die von einem tiefen, gegenseitigen Misstrauen bestimmt ist. Es ist klar, die Mauer wurde von oben aufgezwungen. Ein Willensbildungsprozess in der Bevölkerung für Abgrenzung hat nie stattgefunden. Man stelle sich eine Volksabstimmung dazu vor. Die Mauer wurde uns oktroyiert. Ihr Hauptsinn ist, die Flucht der Bürger zu verhindern. Ein anderer, die Beziehungen der Bürger, die sie nach draußen haben, zu kontrollieren, denn die Leute bringen von den Reisen in ihren Köpfen Sprengstoff mit, die Anschauung anderer Lebensformen, die Ferne und die Weite, den großen freien Spielraum als eigentliche Herausforderung für unsere enge gesellschaftliche Lebensweise. Wenn ich nach den Gründen für das Ausweichen der Bürger aus unserem gesellschaftlichen Zusammenleben frage, stoße ich auf die Identitätsdiffusion des Staatsbürgers, der sich in wesentlichen Entwicklungen mit den Vertretern des Staates und der Staatspartei nicht mehr in Übereinstimmung befindet. Es ist die mangelhafte Identifikation der Bürger mit ihrem Staat, einem System, das sie in vielen Dingen als aufgesetzt und lebensfremd empfinden, das sie oft an selbstständiger Entfaltung ihrer Fähigkeiten hindert, das sie mit dogmatischer Ideologiebildung einengt, ein System, das wirkliche Wahlen ausschließt und all diese Schwierigkeiten hinter der Emphase der Einheit, der totalen Zustimmung aller und der großen Erfolge öffentlich verbirgt. Die entscheidende Abgrenzung ist die zwischen Bevölkerung und Staatsvertretern in unserem eigenen Land. Das umgreifende Thema heißt also Überwindung der Abgrenzung zwischen Staat und Bevölkerung. Wenn das gelungen wäre, kann man es sich vorstellen, wäre eine Mauer überflüssig, würde eine gewöhnliche, gut nachbarliche Grenze wie zwischen anderen Ländern möglich sein. Wenn die Grenze zwischen Volk und Staat durchlässiger und durchsichtiger wird, braucht der Staat den Einfluss anderer Gesellschaften auf die Bürger nicht mehr zu fürchten. Die innere Grenze verläuft aber nicht nur zwischen Menschengruppen, also zwischen Staat und Volk, sondern auch durch uns selbst, die wir ja oft beides sind, Vertreter von Institutionen, Mitarbeiter in Betrieben, selbst Staatsfunktionäre und gewissermaßen Dissidenten andererseits, das heißt Distanzierte, Protestierende, Reformwillige, die Einengung verweigernde, innere Immigranten oder Resignierte. Ja, was sind wir eigentlich? So leben wir in einer Gespaltenheit, doppelgleisig, wir haben die Abgrenzung verinnerlicht. Viertens, weitergehen. Es fehlen klare Modelle, wie man die innerstaatliche Abgrenzung überwinden könnte. Wir ahnen, dass große Veränderungen notwendig sind. Eine wesentliche Ermutigung kommt von zwei Seiten. Einerseits von Maßnahmen und Verhaltenskorrekturen unserer Regierung. Reiseerleichterungen bis zur massenhaften Reisewelle, Lockerungen auf dem Problemfeld der Meinungs- und Veranstaltungsfreiheit. Gewiss, dies alles geschieht punktuell, gewissermaßen willkürlich, schwer durchschaubar. Aber es könnte ein Anfang sein. Oder ein Test und damit eine Vorbereitung für gesetzliche Veränderungen. Andererseits kommt der Aufwind aus der Sowjetunion Gorbatschows unter den entscheidenden, visionär gewordenen Zielstellungen der Öffentlichkeit und Demokratisierung. Das sind staatliche Maßnahmen zur Überwindung der inneren Abgrenzung. In welche Richtung müsste man weitergehen? Erstens, wir sollten im Rahmen der jetzt schon bestehenden Möglichkeiten reisen und die Beziehungen zu Menschen anderer Länder, insbesondere zu den Westdeutschen, vertiefen, ausbauen. Kontakte zwischen Ost und West, aber auch andere internationale Kontakte, so gut es geht, leben und gestalten. Zweitens, wir müssen aufhören, die äußere Abgrenzung in all ihren Schattierungen, vor allem aber die Reisebeschränkungen, unwidersprochen zu akzeptieren. Reisen muss wieder als Recht jedes Bürgers anerkannt werden. Ich glaube, wir haben hier wirklich etwas einzufordern. Wir müssen die staatliche Seite zu größtmöglicher Aufklärung über die geplante Entwicklung und einer umfassenden öffentlichen Diskussion über die Vielzahl der Probleme der Abgrenzung und der Reisebeschränkungen drängen. Die Bürger und Staatsvertreter sollen die öffentliche Kontroverse und Verständigung nicht länger verschieben, denn der jetzige Zustand fügt unserer gesellschaftlichen Entwicklung und der Verständigung zwischen Ost und West schweren Schaden zu. Wir müssen über diese Dinge laut reden und immer wieder neu darüber reden, auch wenn die staatliche Seite zunächst zögert. In diesem Sinne ist es auch richtig, dass die Kirchen das öffentliche Schweigen brechen und sich die Forderungen des vorliegenden Antrages zu eigen machen, sie diskutieren, bearbeiten und veröffentlichen. Drittens, es ist nötig, das Verhältnis zu den Ausreiseantragstellern zu entkrampfen. Wir müssen uns für ihre volle Gleichberechtigung einsetzen. Wenn Ausreisen nicht erlaubt oder diskriminiert wird, ist auch die Würde und Freiheit der Hierbleibenden angetastet. Viertens, wir müssen auf die Aufdeckung und Aufklärung unserer wirklichen Schwierigkeiten hinarbeiten. Dazu ist mehr grundsätzliche Offenheit von Seiten der Behörden und der Bürger notwendig. Das heißt also mehr Leben in Wahrheit im Sinne von Václav Havel. Die Vertrauensbildung in unserer Gesellschaft kann nicht die Form von ideologischen und ritualisierten, oft genug aufgenötigten Bekenntnissen und klischeehaften Zustimmungen haben, wie sie bereits in Kindergarten und Schule eintrainiert werden, sondern müssen in freier Zusammenarbeit mit staatlichen Vertretern und Institutionen mit dem Ziel der gemeinsamen, vorurteilslosen und endlich undogmatischen, sachlichen Suche nach Fehlern im gesellschaftlichen Leben und ihrer Überwindung bestehen. Dazu müssen zentralistische Zwänge von staatlicher Seite drastisch zurückgenommen werden, damit ein konstruktiver Dialog mit Aussicht auf Veränderungen überhaupt möglich ist. Es muss wieder Spielräume geben für eigene, neue Positionen. Das Ziel ist, dass alle Beteiligten das Gefühl gewinnen, dass sie mit ihrer persönlichen Kraft, mit dem Verströmen ihres Lebens in Arbeit und Gesellschaft etwas Sinnvolles bewirken. Und zwar auch die staatlichen Funktionäre. Denn ich habe immer wieder den Eindruck, dass die Identitätsdiffusion und der Sinnverlust nicht nur von den Bürgern erlebt wird, sondern ebenso von den Trägern staatlicher Macht, sodass wir auf dieser Ebene eine große Gemeinsamkeit haben, die wir uns nur nicht zugestehen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Vielleicht sollten wir die Staatsvertreter erst einmal ermutigen, mit uns gemeinsam über Enge und Abgrenzung zu klagen. Ich empfinde stark, dass besonders an dieser Stelle noch vieles offen bleibt und das eigentliche Nachdenken erst zu beginnen hat. Ja, das wird bestimmt keine Pink Floyd Special-Sendung. Ich weiß auch nicht so genau, ob das Herrn Drees nun gefallen hat oder nicht. Anyway, die Initiative für die Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung war ja schon häufiger Thema bei Radio Glasnost. Bereits im Februar sendeten wir die Rede des synodalen Dr. Hans-Jürgen Fischbeck, die er auf der Ökumenischen Versammlung in Dresden hielt. Die Forderungen der Initiative wurden seitdem auf zahlreichen Kirchentreffen erörtert, teilweise als zu weitgehend kritisiert, von der Mehrzahl jedoch begrüßt als überfällige Brechung eines lange gepflegten Tabus. Manche Diskussionen gingen auch über den ursprünglichen Antrag hinaus, wie die nachfolgenden Thesen belegen. Sie wurden von den evangelischen Studentengemeinden in der DDR auf ihrer ökumenischen Osterkonferenz verfasst. Erstens, die Diskussion über Prinzip und Praxis der Abgrenzung ist eine zwingende Konsequenz der Erkenntnis, dass der Dialog der einzige Weg zur Friedensgewinnung ist. Die Abgrenzung kommt also als ein den Dialog behinderndes Phänomen zur Sprache und gehört damit zur friedenspolitischen Thematik. Zweitens, unter Abgrenzung wird ein politisch-ideologisches Prinzip verstanden, das gesellschaftliche Gegensätze ideologisch fixiert und als endgültig und unüberwindbar festzuschreiben versucht. Drittens, als solche ist Abgrenzung die geistig-ideologische Voraussetzung für eine Politik der Abschreckung und muss daher wie sie radikal hinterfragt werden. Viertens, unter christlichem Aspekt erscheint Abgrenzung als Entzweiung und ist damit Ausdruck eines gestörten Verhältnisses zwischen Mensch und Gott. Dementsprechend wird im Dialog das friedensstiftende Versöhnungshandeln Gottes nachvollzogen. Fünftens, das Prinzip der Abgrenzung begegnet entweder als eine selbstgewählte oder als eine über andere verhängte Praxis. Sechstens, Abgrenzung hat häufige Ausgrenzung zum Ziel, zum Beispiel soziale Gruppen, während umgekehrt eine gezielte Ausgrenzungspolitik Abgrenzungsmechanismen in Gang setzt, zum Beispiel Kaltenkrieg. Siebtens, in der europäischen Perspektive gibt es ein breites Spektrum von Formen der Aus- und Abgrenzung. Das sind Marginalisierung sozialer Gruppen, zum Beispiel Arbeitslose, Ausländer, Frauen, Kinder, alte Menschen, Punks und Berber und so weiter, oder Behinderung und Einschränkung der Kommunikation von Menschen unterschiedlicher Staaten oder Einschränkung und Reglementierung der Informationsbeschaffung und des Informationsaustausches. Weitere Formen sind Verbreitung ausgrenzender Ideologie, Faschismus, Rassismus, Neokolonialismus, Nationalismus und Antikommunismus. Die achte These. Durch die Ausweitung der Abgrenzungspraxis für das Nord-Süd-Verhältnis wird fortdauernd Abhängigkeit produziert und Partnerschaft verhindert. Dialog bedeutet in dieser Perspektive, dass wir uns den Überlebensproblemen der Zweidrittelwelt vorbehaltlos öffnen. Neuntens. Trotz der großen Bandbreite und der offenen oder subtilen Ausformung der Abgrenzung verfolgt sie in den unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen das gleiche Ziel: die unveränderte Aufrechterhaltung und Stabilisierung bestehender politischer und ökonomischer Machtverhältnisse. Zehntens, dagegen gelingt der Dialog, wenn die Bereitschaft zur Infragestellung gewohnter Formen der Machtausübung besteht. In einem offenen politischen Prozess führt solche Dialogbereitschaft zu einer neuen Qualität öffentlicher Verantwortung und des Miteinanders sozialer Schichten. Elftens, die durch Abgrenzung erzwungenen Verhaltensweisen werden oft so verinnerlicht, dass ihre entwürdigenden Auswirkungen unbemerkt bleiben oder unkritisch hingenommen werden. Das führt indirekt zur Aufrechterhaltung der Abgrenzungsmechanismen. Zwölftens, dieser Tendenz wirkt der Dialog entgegen, weil er auf die Fähigkeit zur Selbstartikulation angewiesen ist und sie entwickelt. Dabei werden uns die Folgen verdrängter und internalisierter Abgrenzung bewusst werden. 13. Den vielgestaltigen Formen und Auswirkungen der Abgrenzung ist mit einer ebenfalls differenzierten Dialogpraxis zu begegnen, wie zum Beispiel mit einer Dialogpolitik nach außen, der eine Dialogbereitschaft gegenüber unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräften entspricht, oder einem konziliaren Prozess, in dem Christen sich wenigstens in Fragen der Weltverantwortung zusammenfinden. Mit einem Dialog zwischen Menschen, die auf unterschiedlichen Ebenen Macht ausüben oder erfahren, um so Entscheidungsprozesse durchschaubar zu machen. Durch den Abbau von Kommunikationsbarrieren, die Stärkung persönlicher Artikulationsfähigkeit und der Bereitschaft, sich in Frage zu stellen und andere Überzeugungen zu respektieren. Andere Formen der Dialogpraxis können sein Solidaritätsarbeit, die das Ausmaß unserer Verpflichtung gegenüber den Menschen in der Zweidrittelwelt wahrnimmt und sich so für die Neugestaltung der eigenen Gesellschaft herausfordern lässt, sowie die Basisarbeit, die die Kompetenz der Betroffenen in Anspruch nimmt. Immer noch beim Thema Abgrenzung, Ausgrenzung und Ausreise. Solange die Forderungen der Initiative nicht in die Praxis umgesetzt werden, wird die Ausreise zur leidvollen Tagesordnung gehören. Als gesellschaftliches Phänomen, wohl oder übel hingenommen, tun sich die meisten doch schwer, wenn sie mit den konkreten Personen konfrontiert werden. Das Verständnis weicht dann häufig der Abgrenzung, sieht man doch die Glaubwürdigkeit der eigenen politischen Arbeit unterminiert. Eine der weitestgehendsten Positionen zu diesem Punkt wird von Mitarbeitern der Umweltbibliothek bezogen. Im Folgenden ein Kommentar aus den Umweltblättern. Westliche Medien schreien Tag für Tag die Sensation aus. Das viel zitierte Volk der DDR scheint im 39. Jahr seines Bestehens in zwei Lager gespalten. Die, die sofort gehen möchten, und die anderen, die noch eine Weile bleiben wollen. Alle Nase lang gibt es eine neue Demonstration von Ausreisewilligen in einer anderen Stadt der Republik, ob in Wismar, Berlin, Leipzig, Jena oder sonst wo. Seitenweise liegen uns Berichte über die Sensationen der letzten Monate vor, Demonstrationen, Zuführungen, Vernehmungen, Gerichtsurteile, Ausreisen. Mit geringer Mühe könnten wir eine republikweite Chronik der Ausreisebewegung zusammenstellen. Wir wollen aber nicht. Natürlich wird es in jedem Land und zu jeder Zeit für einige Menschen ernsthafte politische, persönliche oder wirtschaftliche Gründe zum Verlassen des Landes geben. Aber Staatssicherheitsdienst hin, Obst- und Gemüseversorgung her. Es muss doch einmal gesagt werden, dass die DDR zwar nicht die vollkommenste aller Welten ist, aber hinsichtlich des wirtschaftlichen Wohlstandes der Bevölkerung mit Italien und Großbritannien zu vergleichen ist. Und die Mitbestimmungs- und Menschenrechte zwar nicht garantiert sind, aber bei weitem nicht so brutal mit den Füßen getreten werden wie in den bekannten Hinterhofdiktaturen der USA. Die DDR ist nach Weltmaßstäben kein so unerträgliches Land, dass eine derartige Massenflucht verständlich wäre. Es gäbe genügend Gründe zu bleiben, um ein erträgliches Leben in ein besseres umzugestalten. Das würde freilich ein wenig Nachdenken und einige Unbequemlichkeiten erfordern und ist offenbar für den zur Versorgungsmentalität erzogenen Großteil der Bürger eine Überforderung. Adäquater und naheliegender ist es, den Traum vom Schlaraffenland Bundesrepublik zu träumen, von Smarties, Onko-Kaffee, Wienerwaldhähnchen und einer feenhaften Freiheit. Und gar nicht so wenige Unentwegte unternehmen es, die Mauer zu diesem Märchenland durchbrechen zu wollen, die in diesem Fall leider nicht aus Müllermilchreis besteht. Kein Zweifel. Auf eine kuriose Weise scheinen unsere Landsleute, unsere lieben Deutschen, immerhin ihren Mut wiederentdeckt zu haben. Nicht für die paar selbstverwalteten Projekte in der DDR. Die stehen nach wie vor vereinzelt da, beargwöhnt, gehasst und verfolgt von den einen und bewundert, überschätzt und überlastet von den anderen. Kaum jemand kommt auf den Gedanken, dass sie zum Neubeginn aufrufen, dass man aussteigen könnte, um irgendwo im Lande eine Keimzelle für eine neue Art von Gemeinschaft zu schaffen, dass aus 1000 Keimzellen eine Gesellschaft von unten entstehen könnte, dass eine Solidargemeinschaft von Tausenden nur schwer zu brechen ist. Dies alles scheint zu schwierig, das ist diesen Leuten nicht möglich. Aber für einen Umzug von Deutschland nach Deutschland ist der Mut nicht so klein. Da steigen unsere Bürger zu Tausenden aus und stellen Karriere, Besitz und Familie beiseite, riskieren sogar Gefängnisstrafen. Da werden plötzlich Selbsthilfegruppen geschaffen, andererseits aber auch Kinder als Geiseln zu Demos mitgeschleppt, Frau und Kinder sitzen gelassen, Freunde und Solidarisationswillige verraten, da ist jedes Mittel recht. Landesweit haben sich mit wenigen Ausnahmen die Basisgruppen entschieden, nur in Einzelfällen Solidarität mit Ausreisewilligen zu üben. Das geschah nach bitteren Erfahrungen mit der Solidarisationsunfähigkeit und Egozentrik dieser Leute. Überall wurden unsere Gruppen nur benutzt, um das begrenzte Ziel der Ausreise zu erreichen. Falls es ins Konzept passte, verrieten uns die Ausreisewilligen mit Begeisterung an die Behörden. Im Westen angekommen, gaben sie sich vor der Presse als Menschenrechtler oder Mitglieder von Friedens- und Umweltgruppen aus und verhöhnten und usurpierten unseren Namen. Für diese Art von Mut gegenüber den Schwachen fehlt uns das Verständnis. Für diese Karikatur einer Bewegung rühren wir keinen Finger mehr. Schlaraffenland? Nein, danke. Starke Worte. Doch geht es Gerücht, dass der Autor zwischenzeitlich seine Positionen etwas relativiert hat. Immerhin kam von ihm kurze Zeit später die Aufforderung, dass man die Ausreiser keinesfalls pauschal als Feindgruppe behandeln dürfe, sondern versuchen müsse, differenziert zu urteilen. Eine solche gemutmaßte Feindgruppe, naja, ist zumindest zum Teil die Gruppe für medizinisch-theologische Grenzfragen. Dieser Zusammenschluss ist von ca. 30 bis 40 Ärzten und Ärztinnen zusammengesetzt, hatte sich ursprünglich auch in Dresden gebildet und sie verstehen sich als Berufsgruppe derer, die mit der Medizinpolitik des Staates nicht einverstanden ist. Außerdem ist ihnen die Berufsausübung verboten oder erschwert, weil sie entweder einen Ausreiseantrag gestellt haben oder sich durch sonstiges queres Verhalten bemerkbar gemacht haben. Thematisiert werden bei den vierwöchentlichen Zusammenkünften an unterschiedlichen Orten sowohl die Mängel der medizinischen Versorgung als auch die politischen Kontrollen im Gesundheitsbereich. Im Gegensatz zum Kommentar von eben bezeichnen die Gruppenmitglieder ihr Ersuchen auf Ausreise als für diesen Staat typisches Oppositionsmittel, als letzten Schritt in einer Reihe von Enttäuschungen und beruflicher Frustrationen. Als solche gelten ihnen jedoch weniger, wie häufig unterstellt, mangelnde Verdienstmöglichkeiten bzw. Konsummöglichkeiten, sondern eher die konkreten Arbeitsbedingungen und die fehlenden Bewegungsmöglichkeiten. Bei der Diskussion über Abgrenzung und deren mögliche Überwindung spielt häufig die Sowjetunion die Rolle des Silberstreifens am Horizont. Was ihr Beispiel umgesetzt in einem zentralen Lebensbereich der DDR, der Kultur, bedeuten kann, darüber nun ein Gespräch mit Hans Eckart Wenzel, Schriftsteller und Liedermacher, Mitglied des Schriftstellerverbandes der DDR. Hans Eckart Wenzel konnte als Besitzer eines Reisepasses die heute Abend viel zitierte Abgrenzung des Öfteren schon gen Westen überwinden. Von Kulturfunktionären der SED als positives Beispiel für kritische Künstler gewürdigt, hat er auch schon Bücher und Platten in der DDR veröffentlicht. Aber nun Hans Eckart Wenzel im Gespräch. Ihr habt eben in eurer Vorstellung auch die schon berüchtigten Worte Perestroika und Glasnost verwendet, die ja obwohl in der DDR eine gewisse Brisanz haben. Hat sich eigentlich für euch in der Kulturpolitik oder in eurem Schaffen in den letzten 2 Jahren was verändert? Das Vorhandensein von solchen anderen Denkmethoden, wie sie Gorbatschow entwickelt hat, die haben schon das Schaffen erstmal sozusagen in der inneren Konstituierung verändert und haben wieder teilweise mehr ermutigt, in eine politische Kunst zu machen und wieder auch ein besseres Feedback erwarten lassen bei den Leuten, die, sagen wir mal, die äußeren Bedingungen für die Kulturpolitik bei uns, würde ich sagen, haben keine rigorose Änderung erfahren in dieser Zeit. Es ist der letzte Schriftstellerkongress, war, glaube ich, eine sehr rühmliche Ausnahme in dem ganzen Zusammenhang. Da war doch eine für mich überraschend offene Atmosphäre und eine sehr gute, unüberhitzte Aussprache zu sehr brisanten und brennenden Fragen. Ich weiß nicht, inwieweit das sozusagen ein Zeichen ist für Änderungen in dieser Kulturpolitik oder nicht. Ich glaube, es ist seit einigen Jahren eine extreme Orientierungslosigkeit und Konzeptionslosigkeit da eigentlich eingerissen, die so eine Art Steuerung oder, na sagen wir, die Konzeption eines kulturellen Prozesses nicht voll in der Hand hat. Das ist ein Problem, weil dadurch viele Entscheidungen eigentlich sozusagen dem subjektiven Geschmack von einzelnen, oft kleinen Funktionären überlassen bleibt. Und die da entscheiden müssen, ob das machbar ist oder nicht, die sind unsicher, weil sie irgendwelche nicht klare Anleitung oder wie haben. Insgesamt ist es natürlich durch die Öffnung der Sozialstruktur in der DDR, seit Honecker an der Macht war, also diese stärkere Orientierung auf Befriedigung der Konsumbedürfnisse, die natürlich zur Folge hat, dass auch die Individualitäten stärker sich ausprägen und nicht so sehr in so eine Gleichmacherei hineingeraten. Und auch eine Öffnung zur westlichen Kultur, also ich meine jetzt eine Beuys-Ausstellung in Ost-Berlin und kamen einige Gruppen und es wurden viele Platten. Also diese ganze Abschottung fand ja nicht mehr so statt. Die hat natürlich zur Folge, dass die Konzeptionsarmut der einen kulturellen Politik immer mehr sozusagen zum Riesenproblem der Gesellschaft wird. Also die Feierlichkeiten zum 750. Geburtstag von Berlin waren natürlich größtenteils ausstaffiert mit großen Stars aus der Welt. Da wurde tief ins Portemonnaie gegriffen, aber eine eigene Konzeption war sozusagen nicht da. Das ist, glaube ich, teilweise aus Ängstlichkeit irgendetwas Neues zu versuchen und teilweise glaube ich wirklich, das ist einfach die Sicht auf Zukunft, die eben Gorbatschow sozusagen für das Jahrtausend und so wieder aufmacht aus dem Pragmatischen heraus, dass die natürlich irgendwo auch konzeptionell von Leuten entwickelt werden muss, die machen wir den Kopf dazu haben, so denken zu können. Wäre es nicht eine Möglichkeit, jetzt von Seiten der Bürokratie nicht die Möglichkeiten gegeben sind, konkrete Kriterien zu entwickeln, was nur erlaubt ist und was noch statthaft ist und was nicht, das von der Basis aus aufzufüllen und dass ihr verstärkt sozusagen eure Vorstellungen einbringt und praktisch durchsetzt? Ja, das machen wir eigentlich, seit wir da sind. Wir versuchen das auch nicht immer sozusagen auf so eine Kontrastellung zu kommen. Es ist auch nicht ganz richtig, dass man es nur auf die Kriterien der Bürokratie sozusagen runterschraubt. Es ist auch ein ideologisches oder ein inhaltliches Problem, eine Konzeption für eine Gesellschaft zu entwickeln, in der man also jetzt stark auf die Befriedigung der Konsumbedürfnisse und so hinausgeht, und trotzdem muss die Gesellschaft irgendeine Identität bekommen, die sie auszeichnet gegenüber anderen Gesellschaften, die sie zu was Einmaligem macht. Es versucht jedes Staatswesen, und dieser Prozess muss im Grunde weiter in Gang kommen. Man hat oft, also wenn man jetzt jemandwegen im westlichen Ausland spielt und dann wieder nach Hause zurückkommt, dann begreift man oft mehr von der eigentlichen kulturellen Identität und auch den Vorteilen, die man in seinem Land hat. Ich meine jetzt nicht nur materielle, sondern auch die in dem Zusammensein und miteinander diskutieren und an den Fragen hängen. Und dass genau diese Offenheit, den Widerspruch wieder und den Fehler auch zu etwas Produktiven machen zu können und nicht eben den Fehler als nur was Schlechtes hinzustellen. Das wäre natürlich eine Konzeption für eine Gesellschaft. Ne? Und dass so etwas in der Kleinkunst und auch in einigen Bereichen des Theaters findet da schon sowas auch statt. Ne? Und zum anderen ist es auch so, dass die großen Medien, die gestützten, auch die großen Staatstheater, alle irgendwie sterben. Also sie sterben einen grandiosen Helden dort, weil sie wirklich nichts mehr aus sich herausbringen. Ne? Und dieser kulturelle Verfall, der da teilweise einsetzt, der wird sicher auch ermutigt, andere etwas zu machen außerhalb der Medien. Und wichtig wird es, dass die irgendwann mal in diese Medien reinkommen. Ne? Also das heißt, die augenblickliche kulturelle Szenerie in der DDR weniger dadurch geprägt ist, dass staatlicherseits reglementiert wird, sondern eher dadurch, dass die eigenen Impulse, wie man meinetwegen auch so ein Vakuum ausfüllen könnte, bislang noch nicht gefunden wurden. Ja, es ist sicher auch beides. Und es hängt auch damit zusammen, dass die DDR natürlich irgendwo ihre eigene Kulturgeschichte noch nicht ehrlich geschrieben hat. Und solange man mit bestimmten Dingen in der Vergangenheit nicht ins Reine gekommen ist, kann man auch nicht das in der Zukunft wünschen. Also, ich meine, bestimmte Stücke von Heiner Müller sind eben noch nie gespielt worden bei uns. Und dann taucht das irgendwann mal auf und jemand spielt es und niemand schreibt mehr darüber, dass es mal Gründe gab und Kampagnen in der Zeitung. Und dass das so ein, meinetwegen, das Stück Mauser von Heiner Müller, ne? Das ist noch nie gespielt worden bei uns, aber das sind alles Dinge, die, wenn die nicht einfach auch im Nachhinein geklärt werden, ist die Konzeption der Gesellschaft dann sozusagen nur halbherzig. Ne? Und diese ganzen Dinge müssen irgendwo klargelegt werden. Und zum Schluss Tipps und Termine für September. Übermorgen am Mittwoch, den 31.08. um 17.30 Uhr im Kino Babylon, da läuft der Film Sonnensucher, ein Film von Konrad Wolf aus den 50er Jahren zum Uranbergbau in der DDR. Darüber hatten wir ja in der letzten Glasnost-Sendung ausführlich berichtet. Ebenfalls Mittwoch, 31.08. um 19 Uhr, Ökologisches Bauen und humanes Leben ist ein Vortrag mit Diskussion. Eine Veranstaltung des ökologischen Netzwerkes Arche in der Andreas-Markus-Gemeinde Mühlenstraße 8 gegenüber vom Hauptbahnhof. Kommen wir zum Donnerstag, den 1. September, in Schöneweide, Fürlstraße 16. Da läuft die Veranstaltungsreihe Pro und es werden mehrere Liedermacher erwartet. Sonntag, 4.9., 10 Uhr, Sophienkirche, Große Hamburger Straße. Da gibt es einen Gottesdienst zur seelsorgerischen Betreuung von Ausreisewilligen. Und an den kommenden Sonntagen finden die Gottesdienste jeweils auch um 10 Uhr in anderen Kirchen statt, und zwar in der Reihenfolge Bekenntniskirche, Gethsemane-Kirche und Samariterkirche. Auch Sonntag, 4.9., 14 Uhr, ein Jahr Olof Palme Friedensmarsch, eine Diskussionsveranstaltung in der Grunebergkirche. Dann hätten wir da noch die Termine der Umweltbibliothek. Am 6.9. IWF Teil 3, Vortrag und Diskussion, vermutlich um 19.30 Uhr. Am 10.9. gibt es die Jubiläumsfeier, 2 Jahre Umweltbibliothek. Fest mit Ständen, Musik und Ausstellungseröffnungen, wahrscheinlich ab 10 Uhr morgens. Am 15.09. gibt es Videofilme zu sehen, und zwar um 19 Uhr Orwells Farm der Tiere und um 20.30 Uhr Die Reue, ein georgischer Film von Abu Latze. Vom 23. bis 25.09. gibt es Video- und Filmwochenende in der Umweltbibliothek. Und die Umweltbibliothek ist in der Krivenurstraße 16. Und dann gibt es noch die IWF-Termine. Internationaler Währungsfonds und Weltbank tagt ja hier in West-Berlin. Für die Zeit vom 23. bis 30.09. haben verschiedene Basisgruppen zu einer IWF-Aktionswoche aufgerufen. Vom 23. bis 25.09. gibt es in der evangelischen Gemeinde Friedrichsfelde am Tierbach Park 26 ist es ein Seminar zu Themen wie Schuldenkrise, Waffenhandel, Umbau der realsozialistischen Länder. Am Rande des Seminars werden Infoveranstaltungen mit ausländischen Gästen durchgeführt. Als Abschluss des Seminars ist ein Pilgermarsch zwischen drei Kirchen vorgesehen. Auch eine Demonstration soll es geben. Das Motto: antiimperialistische Solidarität mit den sich im Widerstand befindlichen Völkern gegen imperialistische Ausbeutung. Mal wieder mit Radio Glasnost. Die nächste Glasnost-Sendung wie immer jeden letzten Montag im Monat, also am 26. September, kurz vorm großen Weltbank Internationalen Währungsfonds Kongress und mitten in den Gegenaktionen. Heute wurde übrigens, das muss ich noch ganz schnell erzählen, der staunenden Presse ein Informationssystem zum Konferenzort Berlin vorgestellt. Damit können sich die hohen Herren ihr Kultur- und Unterhaltungsprogramm per Computer zusammenstellen. Der Datenbankauszug Nachtleben Berlin-Ost hat ganze 6 Bars ausgespuckt. Das wären Club Metropol, Hafenbar, Haifischbar, Kleine Revue, Lotusbar und Nachtbar im Lindenkorso. Wir jedenfalls gehen jetzt in eine andere Bar. Die Technik fuhr Susi Werli. Redaktion hatte Dieter Rulf. Moderation Ilona Marenbach. Tschüss und schönen Abend bis zum 6.